Du, mein heiliger Gott, sprichst mir Frieden zu. Nur bei dir find ich Trost und Ruh. Nur an deiner Brust wird mein Herz still, wird mein Herz erst ruhig und still. Nur an deiner Brust wird mein Herz still, wird mein Herz erst ruhig und still. Deine Liebe, Herr, höret nimmer auf, und sie führt mich zu dir hinauf. Nur an deiner Brust wird mein Herz still, wird mein Herz erst ruhig und still. Nur an deiner Brust wird mein Herz still, wird mein Herz erst ruhig und still. Freude in dem Herrn habe ich schon hier, niemand raubt diese Freude mir. Nur an deiner Brust wird mein Herz still, wird mein Herz erst ruhig und still. Nur an deiner Brust wird mein Herz still, wird mein Herz erst ruhig und still. Kommt die Zeit für mich, darin glaube ich, nimmst du mich dort in Gnaden an. Nur an deiner Brust wird mein Herz still, wird mein Herz erst ruhig und still. Nur an deiner Brust.